NDR 2. Über Bücher, die uns Glück verheißen, geht es in der nun folgenden Sendung. Klaus Eulenberger hat in diesen Glücksratgebern geblättert. Mit welchem Erfolg berichtet er in seinem Beitrag mit dem Titel »Neue Kraft aus alten Hüten«? Alles, was Sie brauchen, um sich nie mehr aufzuregen, ist ein Kassettenrekorder und ein Kopfhörer. Beides haben Sie ja wahrscheinlich schon. Dann gehen Sie in eine Buchhandlung und verlangen das Programm »Ärgere dich nicht«. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Buch, besteht aber zum größten Teil aus einem dicken Stück Styropor, das eine Tonbandkassette schützend umhüllt. Dazu gehört ein schmales Heft, auf dessen 48 Seiten erklärt wird, wie man die Kassette gebrauchen soll und wie das sogenannte Subliminalprogramm funktioniert. Hören wir uns zunächst eine Kostprobe des kleinen Tonbandes an. So klingt es, wenn Sie die Kassette in Ihren Rekorder einlegen. So geht das ungefähr 20 Minuten lang. Man hört elektronische, von einem Synthesizer erzeugte Harmonien, die manchmal etwas verzerrt klingen. In den Verzerrungen steckt das Geheimnis dieses Programms. Im Begleitheft verraten die Hersteller der Kassette, dass ein spezieller Subliminalprozessor an diesen Stellen der Aufnahme etwas auf die Musik drauf moduliert hat, was ursprünglich Sprache war, für die Ohren jetzt aber nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das klingt sehr geheimnisvoll und vielleicht handelt es sich auch wirklich um einen komplizierten technischen Vorgang, der das hervorgebracht hat, was da an unsere Ohren dringt. Am Anfang der Kassette sind die Sätze unverschlüsselt wiedergegeben, die man dann im weiteren Verlauf nur noch erahnt. Nichts regt mich auf. Ich bin gelassen, vollkommen ruhig. Niemand, nichts kann mir diese Ruhe entreißen. In jeder Lebenssituation ruhe ich voller Vertrauen in mir selbst. Ich bin erfüllt von Harmonie. Mein positives Denken verleiht mir Kraft. Freundschaftlich erlebe ich meine Umwelt und gehe aufgeschlossen auf sie zu. Ich wünsche meinen Mitmenschen nur Positives. Diese Großzügigkeit erfüllt mein Leben mit Freude und Glück. Ich bin voller Verständnisbereitschaft, Gutwilligkeit und Achtung vor anderen Menschen. Und so weiter. Es ist eine Art von Selbstbeschwörung, was diese Sätze formulieren. Das Begleitheft nennt sie, mit einem weiteren Fremdwort, Suggestionen. Über sie heißt es: Wenn wir unser Unterbewusstsein mit positiven, gesundheitsfördernden Suggestionen versorgen, dann können wir immer neue Kräfte mobilisieren und die besten Voraussetzungen für ein gesundes und glückliches Leben schaffen. Darum also geht es in diesem auf das Unterbewusstsein zielenden Programm, um ein gesundes und glückliches Leben. Was man dafür braucht, das versprechen neben der hier vorgestellten noch eine Reihe anderer Kassetten. Harmonische Beziehungen, Selbstvertrauen, Erfolg im Leben, Lebensmut und Zuversicht. Man soll, so sagt es die Anleitung, diese Tonbandkassetten möglichst oft hören. Am besten in einem ganz entspannten Zustand, aber auch beim Autofahren, während des Abspülens und sogar, wenn man Briefe schreibt. Auf diese Weise soll das Unterbewusstsein, das ja einen großen Einfluss auf das Lebensgefühl und das Verhalten eines Menschen hat, allmählich immer stärker in einem positiven Sinn beeinflusst werden. Was mir schadet, also zum Beispiel meine Neigung, mich dauernd aufzuregen, soll unschädlich gemacht werden. Und was mir nützt, Gelassenheit, Harmonie und Ruhe, das wird gestärkt. Es ist nicht weniger als Glück, was diese Psychotraining-Kassetten verheißen. Glück ist für sie die Abwesenheit von Störungen des inneren Gleichgewichtes. Wenn ich mit mir selbst und mit meiner Umgebung in Harmonie bin, dann bin ich glücklich. So legen es mir diese Programme nahe. Positives Denken heißt das Zauberwort. Es ist durchaus keine neue Erfindung. Schon 1960 ist in den Vereinigten Staaten ein Buch von Hill und Stone mit diesem Titel erschienen. Erfolg durch positives Denken. Es ist in vielen Millionen Exemplaren verkauft worden. In diesem Buch gibt es sogar ein Kürzel für das Zauberwort. PGH bedeutet positive Geisteshaltung, im Gegensatz zu NGH, was eben eine negative Geisteshaltung bezeichnet. Die Autoren dieses Buches, das eine schwer genießbare Mischung aus Tellerwäschergeschichten, männlich ehrgeizigen Parolen und bizarrer Frömmigkeit darstellt, stellen die These auf, du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du es wirklich willst. Als Beispiel wird die Geschichte eines kleinen Jungen erzählt, der unbedingt die 25 Cent gewinnen wollte, die sein Vater ihm versprochen hatte, falls es ihm gelänge, eine zuvor in viele Fetzen zerrissene Weltkarte wieder zusammenzusetzen. Der Vater, ein an seiner Sonntagspredigt arbeitender Geistlicher, wollte seinen zappeligen Sohn durch diese Fleißarbeit möglichst lange beschäftigen. Schon nach 10 Minuten sei der Junge mit der Aufgabe fertig gewesen. Junge, wie hast du das nur so schnell fertiggebracht? Fragte verwundert der Vater. Oh, sagte der Junge, das war ganz einfach. Auf der anderen Seite war das Bild eines Mannes. Ich habe bloß ein Blatt Papier genommen und darauf dieses Bild zusammengesetzt. Dann habe ich ein anderes Blatt Papier darauf gelegt und das Ganze umgedreht. Ich dachte, wenn der Mann stimmt, dann stimmt die Welt auch. Der Geistliche lächelte und gab seinem Sohn die versprochenen 25 Cent. Jetzt hast du mir auch das Thema für meine morgige Predigt gegeben, sagte er. Wenn ein Mensch in Ordnung ist, wird auch seine Welt in Ordnung sein. Seine Welt, heißt es, und das ist weder Zufall noch Versehen. Für den, der sich im positiven Denken übt, gibt es die Welt, eine Wirklichkeit außerhalb seiner selbst, nämlich gar nicht. Es gibt nur seine Welt, und das heißt, es gibt nur ihn selbst. Eine Wechselbeziehung zwischen der Wirklichkeit und der eigenen Person findet nicht statt. Man zieht sich zurück aus den verwirrenden, komplizierten Zusammenhängen des Lebens und flüchtet sich in den Schutzraum einer Innerlichkeit, die niemand und nichts zerstören kann. Die wahre Ursache Ihres Ärgers und Ihrer Erregung liegt in Ihren Gedanken. Ändern Sie Ihre Gedanken, so wird auch Ihr Ärger verschwinden. Diese Aufforderungen lösen höchst zwiespältige Gefühle in mir aus. Auf der einen Seite möchte ich Ihnen zustimmen, weil auch ich davon überzeugt bin, dass man sich nicht bei jeder Gelegenheit ärgern muss. Gelassenheit lässt sich erlernen. Und ich bin froh, dass ich mich heute längst nicht mehr so oft aufrege wie vor 20 Jahren. Auf der anderen Seite sträubt sich alles in mir gegen diesen radikalen Subjektivismus, der mir einreden will, die Ursache meiner Erregung liege allein in meinen Gedanken, also in mir. Ich rege mich doch nicht über mich auf, sondern zum Beispiel darüber, dass eine Autobahn gebaut werden soll, die keine 500 Meter an dem Haus vorbeiführt, in dem ich mit meinen Kindern die Ferien verbringe. Ich rege mich, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, über das Unrecht auf, das den Schwarzen in Südafrika geschieht. Und ich empfinde diese Aufregung nicht als lästige Störung meines inneren Gleichgewichtes, sondern als Signal dafür, dass ich etwas gegen die Ursache meiner Erregung tun muss. Ich will nicht meine Gedanken ändern, sondern ich will verhindern, dass die Autobahn gebaut wird. Und ich will, dass das Apartheidssystem in Südafrika, das die Nichtweißen zu Opfern macht, endlich überwunden wird. Für beide Ziele kann ich mich stark machen und ich tue es mit vielen anderen zusammen, die sich aufregen wie ich. Unsere Erregung über das Schicksal der Menschen, die irgendwo auf der Welt gequält werden, unser Mitleiden mit ihnen, das bedeutet das Wort Sympathie eigentlich, ist nahezu die einzige Hoffnung für diese Menschen. Was würde aus ihnen, wenn wir aufhörten, uns über das Unrecht zu erregen, das ihnen angetan wird? Das positive Denken, das die Psychotraining-Kassetten ihren Hörern vermitteln wollen, ist in Wirklichkeit ein konsequent egoistisches Denken. Es geht ausschließlich um mich und mein Glück. Alles andere und alle anderen sind unerheblich. Die Ratgeber für ein leichteres Leben, die in den Buchhandlungen inzwischen ganze Regale füllen, verschweigen diese Absicht auch keineswegs. Eines dieser Bücher, das innerhalb eines einzigen Jahres in einer Auflage von 140.000 Exemplaren gedruckt worden ist, hat den Titel »Die Kunst, ein Egoist zu sein«. Die einfache These dieses Buches von Josef Kirschner heißt, auf der ganzen Welt gibt es keinen einzigen Menschen, der wirklich bereit wäre, etwas für sie zu tun. Darum müssen sie selbst für sich sorgen und durchsetzen, was für sie gut ist. Kirschner schreibt, es gehört zu den großen Illusionen vieler Menschen, von einer friedlichen Welt zu träumen, in der jeder jeden liebt und anerkennt. Realität allerdings ist, dass jeder jeden beneidet, ihn auszunützen und von ihm Besitz zu ergreifen versucht. Wir sind ständig von Dutzenden Angreifern umlagert. Jeder steht letztlich vor der Entscheidung, die Gestaltung seines Lebens vorwiegend anderen zu überlassen oder sich selbst sein Revier zu schaffen. Dieses Revier ist die sichere Basis der Selbstverwirklichung, der Selbstverantwortung und der Wahrung eines möglichst hohen Anteils an persönlicher Freiheit. Das sind härtere, aggressivere Töne als in den sanften Sätzen der Ärgere-dich-nicht-Kassette. Ich bin erfüllt von Harmonie, ich wünsche meinen Mitmenschen nur Positives. Hier wie dort geht es um die Verwirklichung des persönlichen Glückes, aber die Mittel sind verschieden. Das Ärgere-dich-nicht-Programm ist ganz auf Vermeidung von Konflikten abgestimmt. Lass dich auf nichts ein, was dich aufregen könnte. Kirschner dagegen verkündet einen hemdsärmeligen, manchmal ziemlich brutalen Egoismus. Für dein Glück musst du selbst sorgen, auch wenn es anderen nicht gefällt. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich ohne Zweifel Kirschners Entwurf den Vorzug geben. Mit dem schwammigen und schwebenden Sympathiegefühl, das die Kassette in ihren Hörern erzeugen möchte, will ich nichts zu tun haben. Hören Sie sich das an. Ich verzeihe mir selbst und anderen. Es ist sehr wichtig, innere Schuldgefühle abzubauen. Nur dann wird man den erwünschten inneren Frieden erlangen. Soll ich wirklich auf der weichen Welle der Sympathie für alle und alles schwebend meinen Schuldgefühlen den Abschied geben und in einer milden, alle und alles umfassenden Geste mir selbst und anderen verzeihen? Gewiss muss man sich von Schuldgefühlen befreien, die etwa aus einer Neigung zu dauernder Überforderung entstehen und die gefährlich krank machen können. Aber es ist doch ganz wichtig zu begreifen, dass Leben auch bedeutet, schuldig zu werden. Es ist unmöglich, allen berechtigten Anforderungen gerecht zu werden. Wir wecken Erwartungen, die wir nicht erfüllen, und begehen manchmal Fehler, deren Folgen wir nie mehr gutmachen können. So ist es, und es wird nie anders sein, auch wenn wir die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob wir Leben bewahren oder zerstören, ob wir verletzen oder heilen wollen. Zum Erwachsenwerden gehört es, dass wir Schuld auf uns nehmen und mutig werden, sie zu tragen. Und es gehört ebenso dazu, dass wir an der Schuld arbeiten, die andere uns zufügen. Was uns dann möglicherweise an Kraft zuwächst, einander zu vergeben, das ist etwas anderes als jene milde und kraftlose Geste, ich verzeihe mir selbst und anderen. Sie ist in Wirklichkeit ein Ausdruck der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen und der Verweigerung dem Leben gegenüber, zu dem es unweigerlich gehört, schuldig zu werden und sich mit erlittener Schuld zornig, hilflos und gekränkt herumzuschlagen. Solche Verweigerung ist das bestimmende Motiv der Ratgeber für ein leichteres, glückliches Leben. Sie trainieren den, der sich ihrer bedient, dafür, allem aus dem Weg zu gehen, was Schmerzen machen könnte. Sie zielen auf ein Verhalten, das alles Leid vermeidet. Sie erziehen zur Beziehungslosigkeit. Denn nur wer sich Beziehungen verweigert und allein bei sich bleibt, entgeht der Gefahr, Schmerzen zu erleiden und unglücklich zu sein. Das ist auch der Grund dafür, dass die Ratgeberliteratur den konsequenten Egoismus empfiehlt. Wenn ich ganz entschieden und ausschließlich meine eigenen Interessen wahrnehme, komme ich nicht in Gefahr, mich auf andere Menschen einzulassen und also Beziehungen einzugehen, die mir ja schaden könnten. Wenn man dieser Lebenseinstellung folgen würde, dann gäbe man freilich alles preis, was uns im Leben glücklich macht. Wenn man menschliche Begegnungen vermeidet und sich dafür hütet, zu lieben, zu hoffen und zu vertrauen, kann man zwar auch nicht enttäuscht werden. Aber welchen anderen Weg gibt es denn, Glück zu erleben, als eben diesen, der uns auch Enttäuschungen bringt? Dass es Beziehungen zu lebendigen Wesen sind, die das Leben erst lebenswert machen, obwohl sie unweigerlich Schmerzen schaffen, das schildert die Österreicherin Marlene Haushofer in dem Roman Die Wand. Darin geht es nicht um Beziehungen zu Menschen, es gibt keine Menschen mehr außer der Ich-Erzählerin, sondern zu Tieren. Der Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die sich plötzlich als einzige Überlebende in einem von einer durchsichtigen Wand umgrenzten Stück Berglandschaft gefangen sieht. Zwischen der Erzählerin und einigen Tieren, einem Jagdhund, einer Katze und einer Kuh, entstehen intensive, überaus gefährdete Beziehungen. So kommen die beiden Jungen, die die Katze zur Welt bringt, nacheinander um. Die Frau schreibt in ihr Tagebuch: Vielleicht wird die Katze im Frühling wieder in den Wald laufen und wieder Junge haben. Wer weiß es. Dann wird sich alles wiederholen. Ich werde mir vornehmen, die jungen Katzen nicht zu beachten. Dann werde ich sie liebgewinnen und dann werde ich sie verlieren. Es gibt Stunden, in denen ich mich freue auf eine Zeit, in der es nichts mehr geben wird, woran ich mein Herz hängen könnte. Ich bin müde davon, dass mir doch alles wieder genommen wird. Es gibt keinen Ausweg. Denn solange es im Wald ein Geschöpf gibt, das ich lieben könnte, werde ich es tun. Und wenn es einmal wirklich nichts mehr gibt, werde ich aufhören zu leben. Wer sein Herz an etwas Lebendiges hängt, macht sich damit auch empfänglich für Schmerzen. Wer es aber nicht tut, hört auf zu leben. Es gibt keinen Ausweg, sagt Marlene Haushofer. Ich meine, sie hat recht. Warum, das zeigt ein einfaches Gedankenexperiment. Man versuche einmal, sich einen Menschen vorzustellen, der das Psychotraining der Motivationskassetten mit Erfolg absolviert hat. Er ist selbstbewusst und zielstrebig, erfolgreich und ganz auf seine Aufgaben konzentriert. Er ist vollkommen ausgeglichen und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Geschmeidig passt er sich, jeweils den geschäftlichen Erfordernissen folgend, jedem gegenüber an und verströmt dabei einen aufdringlichen Optimismus. Wer würde gern mit einem solchen Wesen zu tun haben, in dem man nichts Menschliches wahrnehmen könnte, mit einem seelenlosen, perfekt funktionierenden Automaten? Allein die Vorstellung ist für mich entsetzlich. In Tokio kann man neuerdings ein paar Telefonnummern anwählen, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, nirgendwo auf Verständnis zu stoßen. Wenn man sich klein und unterlegen vorkommt oder eine Reihe von Misserfolgen einstecken musste. In jeder Lage gibt es Hilfe. Sie besteht darin, dass sich am anderen Ende der Leitung zwar kein Mensch meldet, aber immerhin ein Tonband zu laufen anfängt, das den Anrufer nun wieder aufbaut. Das geschieht mit Sätzen wie: Sie haben vollkommen recht. Die Menschen, mit denen Sie heute zu tun haben, sind uneinsichtig und borniert. Sie sind der Einzige, der in dieser Situation den Überblick behält und weiß, worauf es ankommt. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben vollkommen recht. Man sollte meinen, dass in Tokio über diesen Unsinn nur gelacht würde. Denn es ist doch vollkommen durchsichtig, was da geschieht. Aber viele lachen nicht über den automatischen Telefontröster, sondern nehmen ihn in Anspruch, indem sie, je nachdem, welches Problem sie gerade plagt, eine dieser Telefonnummern wählen und ihr Selbstbewusstsein durch die Stimme vom Band wieder aufbauen lassen. Es ist ganz verständlich, dass viele Menschen den Wunsch haben, sich das Leben zu erleichtern, nicht immer wieder über dieselben Klippen zu stolpern, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und nicht dauernd zum Opfer ihrer eigenen Temperamentsausbrüche und Überreaktionen zu werden. Was kann daran falsch sein, dass man sich bemüht, Probleme zu lösen, die einem schon oft zum Verhängnis geworden sind? Warum soll man Störungen nicht überwinden, anstatt sich an ihnen aufzureiben? Solche Wünsche kenne ich von mir selbst und ich finde sie vollkommen berechtigt. Auch ich bemühe mich um mehr innere Stabilität, lasse mich nicht mehr so leicht provozieren und gehe verständiger mit meinen Schwächen um als in früheren Jahren. Aber dennoch habe ich zum Beispiel Angst um meine Kinder, wenn ich mich frage, wie man wohl in eine untergehende Welt hineinwächst, und kann nicht einfach, wie es die Motivationskassette empfiehlt, mit Begeisterung und Freude in die Zukunft blicken. Mein Bemühen um mehr Gelassenheit schließt nicht aus, dass ich mich mit Zweifeln an mir selbst plage und das auch will und mich manchmal unglücklich mit meiner eigenen Geschichte auseinandersetze. Ich will nicht Verständnis für alle und für alles haben, obwohl das Ärgere-dich-nicht-Programm mir das nahelegt, sondern ich will mich auseinandersetzen und will mich streiten mit Menschen, deren Überzeugungen ich gefährlich finde. Ich will meine Seele nicht verkaufen an die Missionare des positiven Denkens und an die Ideologen eines konflikt- und leidfreien Lebens. Ich will mich nicht unglücklich machen, aber ich bestehe auf meinem Recht, unglücklich sein zu dürfen, zu klagen und zu weinen, so wie ich das Leben genieße, wie ich stolz und glücklich bin. Sie hörten die Sendung Neue Kraft aus alten Hüten, Bücher, die uns Glück verheißen, von Klaus Eulenberger. Ein Programmhinweis. Am kommenden Sonntag zur gleichen Zeit können Sie eine Sendung von Eike Christian Hirsch hören mit dem Titel »Wer werde ich das nächste Mal sein? Was uns die Seelenwanderung verspricht?«